ப்ரா. ஆ குக்கு குக்கு ப்ரா. ஆ ப்ரா. ஆ Die Scheine sind lila, ich schnapp mir die Batzen, Bratan, ich hab mich verliebt. Fahr ein Mercedes gemietet von Acker im Kofferraum, 4 Kilo Weed. Ich hab immer noch Hunger, ihr könnt mich nicht ändern, Bratan, die Narben sind tief. Trotzdem bleib ich ein Dieb und ficke sie alle, nur aus Prinzip. Bra, egal was sie reden, ich lass mir nichts sagen, Baller mit Kalas, sie rennen. Die Akte ist dick, der Anwalt ist gut, ich zahle den Bratan mit Stem. Ficke sie alle, egal wen sie kennen, mache das alles hier nur für die Fam. Mein Wort hat Gewicht, bra, mein Wort hat Gewicht, so wie kannst du nicht stemmen. Es gibt keine Zeugen, es gibt nichts zu reden, Bratan, wir stellen sie stumm. Verräter, die reden, ich kann nicht vergeben, Bratan, wir bringen sie um. Kippes im Kombi, eklige Blicke, der Hurensohn hat nichts zu tun. Geh mal beiseite, Berlin lebt, Bratan, das ist die Ruhe von dem Sturm. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite, du Pico, renn vor der Pipo und nach roten Trikot wie Alababab. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite, du Pico, renn vor der Pipo und nach roten Trikot wie Alababab. Egal was du brauchst, von Lauti bis Staub, ich hab immer alles dabei. Die Stimmung ist down, ich bin schlecht gelaunt, doch trotzdem bin ich immer high. Ich schnapp deine Frau und lasse sie kauen, die kleine Bitch findet mich geil. Ja, sie wollte ein Kind, doch es sollte nicht sein. Ja, sie wollte ein Kind, doch es sollte nicht sein. Nein, 1000 Ketten, so wie Mr. T. Ja, ich komm in den Club und sie gucken schief. Ja, schmeißen Batzen, ja, sie fragen wie. Ja, schmeißen Batzen und sie fragen wie. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Jetzt steig deine Stampe ein, sie will ballern, ich geb ihr den ganzen Stein. Hab ne Schraube locker, dicker Frankenstein, ja, ja, ja, ja. Komm im Porsche mit Albaner Kragen, Deutsch und Gabbana, ja, ja, muss dich für Vater. Brrra, komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite, du Pico, renn vor der Pipo und nach roten Trikot wie Alabababab. Alabababab. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite, du Pico, renn vor der Pipo und nach roten Trikot wie Alabababab. Brrra, komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Renn vor der Pico und nach roten Trikot wie Alabababab. Alabababab. Komm im gelben Lambo, so wie